Morning. Guten Morgen. Now we're going to another part that Jesus continued to talk his disciples about. Wir gehen zu einem weiteren Teil, über den Jesus mit seinen Jüngern spricht. That I will not take a lot of time because I've done some teaching about that. Das wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, denn darüber habe ich viel gelehrt. But it's a passage of scripture that I've been passionate since I was in my early teenage years actually. Jedoch ist es ein Abschnitt, der mir seit meinen frühen Teenagejahren am Herzen liegt. When Jesus says in verse 12 that whoever believes in me will do the works that I do and greater ones because I go to the Father. Jesus sagt in Johannes 14:12, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. And you know, for me this has been a clear and radical challenge of Jesus. Für mich war es eine klare und radikale Herausforderung von Jesus. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because I don't hardly know people who actually live there. Ich kenne kaum Menschen, die tatsächlich so leben. As a teenager, this bothered me. Als Teenager hat mich das gestört. It bothered me that one of the last things that Jesus has to share with his disciples is this truth. Es beschäftigte mich, dass eines der letzten Dinge, die Jesus mit seinen Jüngern teilen musste, diese Wahrheit ist. That he desires in his heart, now that he's going away, that we not only continue his work, but do it better. Dass er in seinem Herzen wünscht, dass wenn er jetzt weggeht, wir nicht nur sein Werk weiterführen, sondern es besser machen. Let's go back to the practical example. Lass uns zum praktischen Beispiel zurückgehen. I'm calling together Vinicius, Daniel, Matthäus, Debbie. Ich rufe Vinicius, Daniel, Matthäus und Debbie zusammen. I said, guys, tomorrow I'm going to go and I will never come back again. Und sage, Leute, morgen werde ich weggehen und nie mehr zurückkehren. Nachdem wir verschiedene Dinge über die Liebe angesprochen haben, über Dienerschaft und diese Dinge, they are all wondering how the School of the Prophetic, Brazilian Kids Care, the mentoring and all of these things will continue. Und sie fragen sich, wie die Schule der Prophetie und des Übernatürlichen, Brazilian Kids Care, das Mentoring und all diese Dinge weitergehen. And I say to them, und ich sage ihnen, guys, whichever one of you just trust me is going to do much more and greater things than I've done. Leute, wer auch immer mir vertraut, wird viel größere Dinge tun, als ich je getan habe. What am I saying? Was sage ich? Guys, if I have opened 100 orphanages, you should open a few thousand. Wenn ich 100 Waisenhäuser gegründet habe, solltet ihr einige Tausend eröffnen. If I have 10 schools of the prophetic and supernatural, you should have dozens. Wenn ich 10 Schulen der Prophetie und des Übernatürlichen habe, solltet ihr Dutzende haben. Suddenly I and what I have done, which they consider great. Plötzlich bin ich und was ich getan habe, was sie als groß erachtet haben, is not the standard anymore. Nicht mehr der Maßstab. That's shocking. Das schockiert. Because I am their whatever, the guy that did all these things. Denn ich bin ihr, was auch immer, derjenige, der all dies getan hat. You know, and they think, wow, I've done great things. Und sie denken, wow, er hat große Dinge getan. Suddenly I say, what you are going to do is going beyond what I've done. Plötzlich sage ich, was ihr tun werdet, wird weit über das gehen, was ich getan habe. So Jesus not only said that they would do it, but it obviously was his heart's desire. Jesus sagte nicht nur, dass sie es tun werden, es war offensichtlich sein Herzenswunsch. So think with me, my friend. Denk mit mir, mein Freund. 2000 Jahre nachdem Jesus dies gesagt hatte, gibt es kaum jemand, der größere Werke tut. Das muss ihn verletzen. Jesus said to his disciples a few times, oh my goodness, how long do I have to be with you? What do you think he's saying today? Wenn du denkst, dass Jesus ein paar Mal zu seinen Jüngern sagte, meine Güte, wie lange muss ich noch bei euch sein? Was glaubst du, sagt er dann heute? Er sagte es, es steht in der Bibel und doch tun wir es nicht. So, you have to really understand that Jesus desires for every one of his followers to do greater works than he did. Du musst wirklich verstehen, dass Jesus sich wünscht, dass jeder, der ihm nachfolgt, größere Werke tut, als er getan hat. You know, I don't like it when people who don't experience this just develop a theology to excuse it. Ich mag es nicht, wenn Menschen, die dies nicht erleben, einfach eine Theologie entwickeln, um dies zu entschuldigen. Excusing your failure with a theology doesn't change it. Dein Versagen mit einer Theologie zu entschuldigen, ändert nichts daran. Taking responsibility will change it. Verantwortung übernehmen, das wird Veränderung bringen. Oh, the greater works that Jesus was talking about was salvation. We can preach the gospel and people will get saved. Menschen sagen, die größeren Werke, über die Jesus sprach, ist die Erlösung. Wir predigen das Evangelium und die Menschen werden gerettet. Well, I believe the disciples were saved too. Ich glaube, dass die Jünger auch gerettet waren. Why do I believe that? Warum glaube ich das? Because he just told them in this context, you are clean because of my word. Weil er es ihnen Kontext gesagt hat, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. He's already told them. Er hat es ihnen schon gesagt. He said, you know, it's like for me, it's very clear. They did not just walk with him; they accepted him. Für mich ist es sehr klar. Sie sind nicht nur mit ihm zusammen gewesen, sie haben ihn angenommen. You know, what do you say who I am? And they said, you are the Messiah, the Son of the living God. Was sagt ihr, wer ich bin? Sie sagen, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. So anyhow. Wie auch immer. Here, Jesus desires that all of us do greater works than he did. Jesus wünscht sich, dass wir alle größere Werke tun, als er getan hat. So you have to believe it. Du musst es glauben. You have to learn to work with the Holy Spirit. Und du musst lernen, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. This is what Jesus told us in the context. He said, because I go to the Father. Und das hat uns Jesus in diesem Kontext gesagt. Er sagte, weil ich zum Vater gehe. You know, and once we truly understand in our hearts, wenn wir wirklich in unseren Herzen verstehen, that the Father has a deep desire that we not only represent Jesus well here on earth, dass der Vater eine tiefe Sehnsucht hat, dass wir nicht nur hier auf der Erde Jesus gut repräsentieren, go beyond anything that Jesus has done in this earth, sondern dass wir über alles hinausgehen, was Jesus auf dieser Erde getan hat. We must not accept any excuse why we don't experience it. We must take responsibility. Wir dürfen keine Entschuldigungen akzeptieren, warum wir dies nicht erleben. Wir müssen Verantwortung übernehmen. So remember. Erinnere dich. It's the heart of Jesus. Es ist das Herz von Jesus. It's important. It's one of the last things he said. Es ist wichtig. Es ist eines der letzten Dinge, die er gesagt hat. See you tomorrow. Sehe dich morgen.